Ist das die Belagerungsmaschinerie? Jawohl, mein König. Die Babylonier haben Verstärkung bekommen. Wie lange halten das wohl die Mauern aus? Ich bin nicht sachverständig, mein König. Ich bin nur Hofrat. Meine Generale belügen mich. Sie sind tapfer vor dem Feind. Aber sie haben Angst vor der Wahrheit. Daher der Hass auf Jeremia. Glauben Sie, dass uns der Mann noch raten kann, Ebed-Melech? Möchten Sie ihn selber sprechen, mein König? Wenn Sie es so einrichten können, dass es keiner von den Generalen und Priestern bemerkt. Ich wüsste schon wie. Sie haben ihn also in Sicherheit gebracht? Er ist auf der Hauptwache, in Schutzhaft. Und die Generale? Die werden sich nicht noch einmal an ihm vergreifen, nachdem der Skandal bekannt geworden ist. Man hat ihn misshandelt. Wir haben ihn aus einem völlig verschlammten Brunnenschacht geholt. Es fehlte nicht viel, so wäre der Mann Gottes darin erstickt. Ich werde den Verantwortlichen einen Prozess machen. Lohnt sich das noch, mein König? Der Hauptprozess, glaube ich, ist schon im Gange. Sie haben recht. Und ich bin sowieso machtlos. Auch hat man sich längst aus der Affäre gezogen, indem man einen Subalternen, den brutalen Hauptmann Iria, wegen angeblicher Eigenmächtigkeit strafversetzt hat. Sorgen Sie dafür, dass Jeremia aus meiner Küche versorgt wird. Wie geht es ihm? Er ist ein erstaunlicher alter Mann. Nachdem wir ihn aus der Schlammgrube halbtot herausgeholt hatten, galt seine erste Frage dem Kaufkontrakt. Dem Kaufkontrakt? Man hatte ihn verhaftet, als er sich gerade nach Anatot in sein Heimatdorf begeben wollte, um dort ein kleines Grundstück zu kaufen. Aber dann kann es doch noch nicht so schlimm mit uns stehen, Ebed-Melech, wenn Jeremia... Mir scheint vielmehr, dass er sich bereits jenseits der Katastrophe befindet. War das als eine Provokation gedacht? Sein ganzes Leben ist eine einzige Provokation. Erinnern Sie sich, damals, als bei uns noch der pralle Wohlstand gedieh, ging er in tiefe Trauer gekleidet und erregte durch sein Benehmen das Gelächter der Dummen und Vergesslichen. Mein Lieber, ich erinnere mich. Ich habe sogar in das Gelächter mit eingestimmt. Er machte es einem freilich nicht leicht, den Spruch des Allerhöchsten anzunehmen. Und manchmal konnte man sogar meinen, er schuf nur deshalb ein Ärgernis, um den Bösen Gelegenheit zu geben, noch böser zu sein. Ist das nicht ein selbstmörderischer Eigensinn? Bei einigen Zugeständnissen hätte sich ihm eine glänzende politische Karriere eröffnet. Oh nein. Im Grunde ist er ein weicher, schüchterner Mensch. Zur Poesie geboren und nicht zur Polemik. Wie soll man klug aus ihm werden? Ich schwanke ständig zwischen Ärger und Sympathie. Was Sie an ihm ärgert, ist nicht er selbst. Sondern? Sein Auftraggeber. Sie meinen? Den, der uns jetzt den Prozess macht. Sie haben die Dinge offenbar tiefer als die Priesterschaft durchschaut. Ebed-Melech. Dabei sind Sie ein Ausländer. Ein Neger. Sollte der Allerhöchste wirklich nur der Gott eines Volkes sein, König Zedekia? Die theologischen Richtlinien unseres nationalen Klerus behaupten es so. Jenseits der Linien liegt deshalb die Hoffnung der Welt. Womöglich also auch jenseits der Mauern der heiligen Stadt? Vielleicht müssen auch diese fallen, König Zedekia. Das ist ja die Predigt, durch die uns Ihr Freund Jeremia erschreckt und empört. Ja, empören Sie sich, aber überschreiten Sie mit ihm die Linie. Begreifen Sie, für den König von Zion ist dies ein zu schwerer Entschluss. Tun Sie es dennoch, König Zedekia. Zu spät, Ebed-Melech. Die Generale haben mich in der Hand. Möchten Sie nicht doch mit Jeremia sprechen? Wenn es ganz im Geheimen geschehen kann.